Ford ist schon seit 9 Jahren das größte amerikanische Unternehmen in Deutschland. Opel ist die Nummer 2 und Amazon hat jetzt die Plätze getauscht mit dem amerikanischen Ölkonzern ExxonMobil. 170 Milliarden Umsatz haben die 50 größten amerikanischen Firmen in Deutschland 2015 erwirtschaftet, 2% mehr als noch ein Jahr zuvor. Und deshalb meint Frank Riemensperger, Vizepräsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, der AmCham Germany. Da gilt, der Standort Deutschland bleibt für die amerikanische Wirtschaft eine Top-Adresse. Die Geschäfte sind im Vergleich zum Vorjahr, das war das Jahr 2014, besser gelaufen. Alle Indikatoren stehen auf Grün. Die wirtschaftliche Lage ist also sehr gut, doch die politische Situation beobachten die Unternehmer mit wachsender Sorge. Und das zeigt sich auch in der Beurteilung des Standorts Deutschland, sagt Bernhard Mattes, der Präsident der AmCham Germany. Deutschland bekommt von den US-Unternehmen noch eine gute 2,4. Das ist eine leichte Verschlechterung um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr und für uns ein Indikator dafür, dass die Verunsicherung über die Zukunftsaussichten wächst oder, um es positiv auszudrücken, die Notwendigkeit, stabile Rahmenbedingungen zu erhalten und zu schaffen, wo notwendig, eindeutig signalisiert wird. Da spielen Herausforderungen an den Standort wegen Digitalisierung, Fachkräften und Energiepreisen eine große Rolle. Aber immer mehr beunruhigen eben auch Themen wie die Zukunft Europas, der Brexit, die generelle politische Unsicherheit. Trotz des politischen Gegenwinds auf beiden Seiten des Atlantik treten die US-Unternehmen weiter für den freien Handel und damit für einen baldigen Abschluss des Freihandelsabkommens TTIP ein. Vizepräsident Frank Riemensperger nennt einen wesentlichen Grund dafür. Das ist letztendlich die größte Handelsachse weltweit. Wenn man da sich die Lufthoheit behält, die Standards, die Normen und auch letztendlich die Weltstandards zu setzen, das wäre gut. Wenn nämlich wir es nicht tun, tun es andere, dann müssen wir den anderen folgen, anstatt sozusagen andere sozusagen zu bewegen, unseren Standards zu folgen. Doch treten die meisten amerikanischen Unternehmen doch dafür ein, dass das Abkommen lieber gründlich als schnell zu Ende verhandelt wird. Die US-Unternehmen wünschen sich dazu aber auch eine entschiedenere Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung.